Was nun? Die Gründung einer Legende, in die Don Juan entkommen möchte, scheint also gescheitert. Und nun kommen die Damen, alle entrüstet, versteht sich. Sie wollen ihm die Augen auskratzen, sagen sie. Natürlich tun sie es nicht. Aber sie begrüßt mit schöner Geste meine Geliebten. Es ist mehr als peinlich, so eine Versammlung von allen Geliebten in einem Raum. Es ist seltsam und nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit. Meine Geliebten, sagt er und wundert sich selbst, wie wenig von so viel Liebe geblieben ist. Ein Kranz von Frauen, die sich erbittert fächeln. Er wollte sie allesamt durch seine Höllenfahrt trösten, aber nun meldet sich dieser Lopez, der den schlauen Plan entlarvt. Allerdings vergeblich. Als Don Juan den Vorhang zieht, sodass sie den steinernen Gast sehen, kreischen die Damen doch. Und da hilft keine Aufklärung, dass alles nur ein Schwindel sei. Und als Don Juan lachend seine Höllenfahrt vorspielt, glauben sie es tatsächlich, fallen auf die Knie und beten. Und die Legende ist gemacht. Doña Elvira, die Witwe des Komtours, war übrigens auch dabei, so bestürzt von diesem Wiedersehen mit ihrem steinernen Gatten, dass sie daraufhin ins Kloster gegangen ist. Eines Tages erscheint nun Celestina, begleitet von Leporella, der seinen Herrn verloren hat und jetzt ihr Diener ist. Schwester Elvira? Schwester Elvira, ich bin gekommen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wegen damals. Ich hätte das wirklich nicht machen sollen, wenn ich sehe, was ich angerichtet habe, wenn ich sehe, wie sie beten den ganzen Tag, bloß weil sie hereingefallen sind auf den Schwindel mit dem steinernen Gatt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand es glauben würde. Und jetzt glaubt schon ganz Spanien. Öffentlich kann man die Wahrheit ja gar nicht mehr sagen. Dieser unselige Lopez, das wissen Sie, des Landes verwiesen. Bloß weil er es gewagt hat, öffentlich zu sagen, ein Schwindler spielte den steinernen Gast. Ich bin's gewesen, Schwester Elvira. Ich, die den steinernen Gast gespielt hat. Niemand anders als ich. Dieser unselige Lopez, jetzt hat er sich drüben in Marokko erhängt, nachdem er der spanischen Kirche sein ganzes Geld geschenkt hat. Und jetzt glaubt ihm nicht einmal mehr die Kirche. Warum hat es die Wahrheit in Spanien so schwer? Ich bin 3 Stunden gefahren, Schwester Elvira, 3 Stunden bloß, um die Wahrheit zu sagen. Die schlichte Wahrheit. Ja, hören Sie mir denn zu? Schwester Elvira, unter 4 Augen, Don Juan ist nicht in der Hölle. Ich weiß, wo er ist, aber ich darf es nicht sagen. Ich bin bestochen, und zwar anständig. Schwester Elvira, von Frau zu Frau, Don Juan lebt. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Von Hölle kann man da nicht reden. Da können Sie beten, so viel Sie wollen. Nichts zu machen. Leporello! Marsch auf den Bock! Ich habe keine Zeit für Leute, die es für Glauben halten, wenn sie die Wahrheit nicht wissen wollen. Bekreuzige dich. Oh, Celestina! Don Juan ist in der Hölle. Und mein Lohn? Mein Lohn! Marsch auf den Bock! Voilà! Da ist nun durch seinen Tod ein jeder zufriedengestellt. Der beleidigte Himmel, die verhöhnten Gesetze, die verführten Mädchen, die entehrten Familien, die beschimpften Eltern, die zugrunde gerichteten Frauen, die verzweifelten Ehemänner, alle miteinander sind sie befriedigt. Nur ich, Unglücklicher allein, empfange nach so viel Dienstjahren keinen anderen Lohn als den Anblick meines unerbittlichen Herrn, der mit der schrecklichsten Peinigung der Welt bestraft wird. So sagte ich schon bei Molière.